Zum Tag der Sonne schickte die Partei der Sozialisten der Republik Moldau dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Das Geschenk für Kim Jong-un übergab am 6. April Grigorij Novak, Leiter der Delegation der Partei der Sozialisten der Republik Moldau und stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Rates, der zu Besuch in der DVRK-Wald dem stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Ri Soo-yong, Mitglied des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas.